Schnaps und Wein. Wenn wir dann pleite sind, stimmen alle ein. Wer hat noch Geld? Wer bestellt eine Runde für den ganzen Saal? Die Kehle ist trocken, die Taschen sind leer und das im Stammlokal. Wer hat noch Geld? Wer bestellt eine Runde? Sonst wird der Wirt gebrennt. Er hat so viel Schnaps und Bier und unser liebes Geld. Montags, da geh ich gewöhnlich zum Kegeln. Dienstags spiel ich Skat. Mittwochs ruh ich mich von all dem aus. Da bleib ich mal zu Haus. Donnerstags haben wir Sitzung im Sparclub und freitags